Hallo, hallo and another happy good morning to you. Hallo, hallo und einen fröhlichen guten Morgen euch allen. Verse 28. Vers 28. I came to you sent from the Father's presence and I entered into the created world. Ich kam zu euch, gesandt aus der Gegenwart des Vaters und bin in die geschaffene Welt hineingekommen. And now I will leave this world and return to the Father's side. Und nun werde ich diese Welt verlassen und an die Seite des Vaters zurückkehren. You know, Jesus has repeated it several times already to them. Jesus hatte ihnen das schon öfters gesagt gehabt. But you know what I found interesting? Aber weißt du, was ich interessant finde? That Jesus is talking with a very strong assurance. Jesus sprach mit sehr starker Überzeugung. Not about his death, but about his going back to the Father. Aber nicht von seinem Tod, sondern dass er zurück zum Vater geht. So, one thing is this. I'm going to tell you two different aspects here. Ich nenne dir hier zwei verschiedene Aspekte. One aspect is that he could suffer a lot of pain because he knew soon he would be back with the Father. Einer davon ist, dass er sehr viel Schmerz erleiden konnte, weil er wusste, dass er bald beim Vater sein würde. And he would be back where he'd been from all eternity. Er würde zurückkehren und für alle Ewigkeit dort bleiben. So that's why he was confident that everything is going to be fine. Deshalb war er zuversichtlich, weil er wusste, dass alles gut werden würde. But look at this. Aber schau mal. Here he expresses such a strong assurity that soon he's going to be back with the Father. Er bringt hier solch eine starke Überzeugung zum Ausdruck, dass er bald zurück beim Vater sein würde. And when he is at the cross. Und als er am Kreuz ist. Here's what happened. Passierte Folgendes. Suddenly that assurance seemed to be gone. Plötzlich schien diese Gewissheit verschwunden zu sein. He shouted what? Was rief er? My God, why have you forsaken me? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Think about this. Überleg mal. Here for a few chapters, Jesus talks about how he's gonna go to the Father and everything is okay and everything is fine. Hier redet Jesus ein paar Kapitel lang davon, wie er zum Vater geht und alles gut wird. Why did he not remember at the desperate time that he's going back to the Father? Warum hat er im Moment der Verzweiflung nicht daran gedacht, dass er zum Vater zurückgeht? Why did he shout, my God, why have you forsaken me? Warum rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? I tell you. Ich sage es dir. Whenever I think about these words, when Jesus shouted, my God, why have you forsaken me? Immer wenn ich an die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, denke. I think it makes the power and the work of the cross even more incredibly wonderful. Denke ich, dass sie das Werk am Kreuz noch herrlicher und wunderbarer machen. Because you can read in these chapters 14, 15, 16 and 17. Denn du kannst in den Kapiteln 14 bis 17 lesen. What a loving, tender relationship Jesus had with the Father. Was für eine liebevolle, zärtliche, innige Beziehung Jesus mit dem Vater hatte. And how excited he was to go back to the Father. Und wie begeistert er war, zum Vater zurückzugehen. But on the cross he did not say, my Father, why have you forsaken me? Aber am Kreuz sagte er nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? He said, my God, why have you forsaken me? Sondern er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? You know, and this makes the price of the cross that Jesus paid for me even more valuable. Und das macht den Preis des Kreuzes, den Jesus bezahlte, sogar noch wertvoller. He was willing to pay such a high price to be forsaken by his Father. Er war bereit, solch einen hohen Preis zu zahlen, und von seinem Vater verlassen zu werden. Remember, denk daran, on the cross, it's all about exchange. Am Kreuz geht es um Austausch. Everything on the cross is about exchange. Alles am Kreuz hat mit Austausch zu tun. So what happened? Was passierte also? You know, he became our sin so that we could become his righteousness. Er wurde zu unserer Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit werden konnten. He carried our sicknesses so that we could have his health. Er trug unsere Krankheiten, damit wir seine Gesundheit haben können. And if you think through all the different exchanges that happened on the cross, und wenn du all die verschiedenen Tausche am Kreuz durchdenkst, and if you learn to apply them by faith, und wenn du lernst, sie im Glauben anzuwenden, you can experience amazing victorious life. Dann kannst du ein herrlich siegreiches Leben führen. So look at this one. Schau mal. Then Jesus who said here, hey, I'm going back to my father, wherever I was being, everything is wonderful. Jesus sagte hier, ich gehe zum Vater zurück, bei dem ich immer gewesen bin und alles ist wunderbar. On the cross he didn't seem to remember that he's about to go to the Father. Aber am Kreuz schien er sich nicht daran zu erinnern, dass er zum Vater geht. In this darkness the only thing he saw was the present circumstances. In dieser Dunkelheit sah er nur die aktuellen Umstände. And here's what happened. Und folgendes passierte. He took on himself the cross and being rejected by God. Er trug das Kreuz und wurde von Gott abgelehnt. So that you will be eternally accepted by God. Damit du für immer von Gott angenommen bist. What a beautiful exchange. Was für ein herrlicher Tausch. So as long as you keep your eyes on Jesus and trust him, never can you be rejected no matter what you do. Solange du also deine Augen auf Jesus und das Kreuz richtest, kannst du nicht abgelehnt werden, egal was du tust. Think. Überleg mal. Jesus did nothing wrong and he was rejected. Jesus tat nichts Falsches, als er abgelehnt wurde. And you did nothing right and were accepted. Und du machtest nichts richtig, als du angenommen wurdest. What a beautiful thought. Was für ein schöner Gedanke. You know, we are eternally accepted, not because we're good people who are going to good church and give a little money here and there. Wir sind also für immer angenommen, nicht weil wir gute Menschen sind, in die Gemeinde gehen und hier und da ein bisschen Geld spenden. But we have been eternally accepted. Sondern wir sind auf ewig angenommen. For the simple reason. Aus dem simplen Grund. That Jesus was willing to be rejected. Weil Jesus bereit war, abgelehnt zu werden. You know, if we can really grab this truth, never can we feel rejection. Wenn wir diese Wahrheit ergreifen können, werden wir uns nie mehr abgelehnt fühlen. And this is going to heal all of the rejection that we've suffered from. Und es wird all die Wunden der Ablehnung heilen, die wir erlitten haben. Think about it. Überleg mal. You deserved rejection, but you got acceptance. Du hast Ablehnung verdient, aber Annahme bekommen. And Jesus deserved acceptance and he voluntarily took rejection upon him. Und Jesus verdiente Annahme und nahm freiwillig Ablehnung auf sich. So today, also heute, go through your day, gehe durch deinen Tag and keep thanking him for having accepted you. Und höre nicht auf, ihm zu danken, dass er dich angenommen hat. Just keep thanking him. Danke ihm einfach. And all will be well. Und alles wird gut. You are together with the Father in a tender, loving relationship. Und du bist in einer liebevollen, zärtlichen Beziehung mit dem Vater. Accepted because of Jesus. Angenommen wegen Jesus. See you tomorrow. Bis morgen.